Das Eis hat sich auch nicht auf einmal der Welt bemächtigt. Es kam und ging, um erneut einzubrechen. Es sind die verschiedenen Eiszeiten. Das Brüllen des Sturmes und das Fallen des Wassers, Laute und Stimmen durchfurchten das Reich der Riesen. Die Rasse der Ymir und der Tursen lebte bereits weit ab von der alten Sonne. Im hohen Norden hielten sich die Riesen des Raureifs und des Sturmes auf. Die Wölfe und Bären waren ihre Freunde. In Muspelheim befand sich Surtur mit seinem flammenden Schwert. Er sah die Kuh Audhumbla an einem Eisblock lecken, einen Tag, zwei Tage, drei Tage lang. Somit war das Werk vollendet und ein Mensch tauchte aus dem Eis auf, wunderbar gestaltet wie eine Götterschöpfung. Endlich, da ist der Vater der Götter, rief Surtur. Nach der Zerstörung Midgards, das irdische Hyperborea, musste alles wieder vom Eise aus beginnen. So schien es die ursprüngliche nordische Sage zu beschreiben. Weil Midgard von den Wassern zerstört worden war, die Wellen erheben sich wie Berge, sich an den festen Mauern, die die Götter an der Grenze von Midgard errichtet hatten, zerschlagend. Manchmal geben die Mauern nach und die Wasser dringen tief ein, die grünen Täler überschwemmend. Wo geschah dies alles? Die hyperboreische Chronik ist verworren. Die Zeiten vermischen sich in einer Entfernung, in der es kaum eine Zeit gab. Der Kampf gegen das Eis ist nicht alleine Angelegenheit der Erde. Schon in den Konstellationen begann der schreckliche Kampf. Weil alles, was man mit fleischlichem Auge im sichtbaren Kosmos unter dem neuen Licht erblicken kann, zum Bereich des Herrn der Finsternis gehört. Und dagegen müssen die Söhne des Feuers und des Lichtes der schwarzen Sonne, die Heerscharen von Luzibel, Wotans Krieger, kämpfen. Am Ende, als in der Welt des Demiurg beinahe alles getan war und der Wind die jungfräulichen Wälder bewegte, wurde der hyperboreische Mensch geschaffen. In Wahrheit wurden nur die irdischen Materien von den göttlichen Asen benutzt, um ihn zu verkörpern. Wotan, Hönir und Loki, die drei Brüder, wandelten zusammen am Meeresufer. Am Hang eines sanften Hügels wuchsen zwei Bäume, Ask, die Esche, und Embla, die Ulme. Die Göttlichen näherten sich ihr bis zu ihrem Schatten und ließen von da aus ihre Blicke über das weite und grüne Midgard schweifen. Und Wotan sprach: »Midgard, der Garten der arktischen Rosen erwartet seinen Gärtner. Wir werden aus diesen Bäumen Wesen schaffen, die uns in Gestalt, in Geist und Seele ähneln.« Und die drei schufen aus der Esche einen Mann und aus der Ulme eine Frau. Leben und Geist gab ihnen Wotan, Weisheit und Bewegung Hönje, Loki gab ihnen die Sonne, das Gefühl, das Blut, die weißblaue Farbe und die Fähigkeit zu sprechen. Vor ihren schöpferischen Augen erstand die göttliche Schönheit des Paares. Ask und Embla nahmen sich bei der Hand und vor den Augen Wotans gingen sie mit jubelnden Herzen zu dem mysteriösen und grünen Midgard. Auf diese Weise haben sich die göttlichen Asen entfaltet, um das strahlende Asgard im irdischen Midgard nachzubilden. Aus dem ersten Hyperborea wurde das zweite entworfen. Vom Baume der geistigen Säule gestalteten sie das göttliche Paar nach ihrem Ebenbild. Das heißt, ähnlich dem am Baume Irmansol wiedergefundenen Runen. Der neue Kampf im Lande der Verbannung begann und mit dem weiteren Abstieg, dem noch tieferen Fall durch die Vermischung mit den Töchtern der Menschen, haben die Hyperboreer zu ihrer eigenen Vernichtung beigetragen. Dazu kam die Zerstörung von Paradesha, von Ask und Embla, die Wahrheit und das Leben, und von Saldur Apollo, des Nordpolkontinents, Altland, das süße und grüne Midgard. Der Kampfplatz, außer demjenigen auf Erden, würde nun das Innere des Helden, des Vira, sein, der nur noch halbgöttlich war. Der Auszug. Wir dürfen nicht annehmen, dass jene Erde wie unsere jetzige war. Das zweite Hyperborea hat sich auf einem Kontinent befinden können, das in Ringform um den Nordpol lag. Nach dem Südpol zu wird Lemuria, vielleicht Gondwana, aufgetaucht sein, das den Platz der Antarktis, wo man Fossilien tropischer Vegetation fand, Südamerika, einen Teil von Afrika, Australien und Teile von Indien eingenommen hat, das seinerseits nur ein Rest von Mu gewesen sein mag, und die Gegend der heutigen Wüste Gobi, einen Teil Indiens, der Mongolei, Malaysia, die überlebenden Inseln von Tahiti und den Osterinseln umfasst. Auf der Karte des Piri-Reis, ob sie nun echt ist oder nicht, gibt man uns eine entfernte Idee davon, wie jene Welt gewesen sein könnte, vom Vogelflug aus gesehen. Somit würde Lemuria alles das umfassen, was im Pazifik untergegangen ist. Wenn wir von einer sagenhaften Zivilisation der Wüste Gobi sprachen, so haben wir uns auf diese weit zurückliegende Zeit bezogen. Die kosmische, planetarische Katastrophe hat alles verändert. Mit einem Schlag und nach durch den Sturz eines Mondes oder eines Kometen, zusammen oder gleichzeitig mit dem geistigen Missgeschick der Göttlichen. Jene dramatische Kette der Involution, der Auslöschung. Und alles hat sich in seinem Lauf verändert. Die Achse der Erde ist abgewichen, es wurden die Jahreszeiten, das Klima, die Sterne drehten sich am Himmel, in Wirklichkeit drehte sich die Erde, und die alten Kontinente gingen in den Himmel Indras ein, wo sie heute in Erwartung ihrer Wiederkehr oder Wiederverkörperung ruhen, nach einer neuen, uralten planetarischen Katastrophe. Von Gondwana oder Lemuria stammen die schwarzen und die roten Menschen. Merkwürdigerweise bedeutet Adam auf Hebräisch der Rote. Jedoch regierten dort die weißen Hyperboreer als königliche und priesterliche Kaste. Es handelte sich um eine aus der Gegend des Nordpols abgesandte Minderheit. In der atlantisch-westlichen Zone gab es ein schönes Inselkontinent, Atlantis. Auf dieses bezieht sich Platon. Er erzählt uns, dass dort Poseidon, der Vermählte, regierte. Verliebt in eine Tochter der Erde, Klito oder Kleito, vermählt er sich mit ihr und sie haben einen Sohn, Atlas, der es übernimmt, die Säule zu stützen, die den Himmel sichert und oben im polaren Fixstern eintritt. Sicherlich hat Platon das mittägliche Atlantis in den hyperboreischen Mythos verlegt, nur die Namen der Götter und Helden ändernd, die in der nordischen Sage besser beschrieben werden. So glaubt es Jürgen Spanuth. Oder aber Platon hat dieselben Götter in eine andere geografische Lage verlegt. Nach allem bleibt es sich gleich. Atlantis hat existiert und dorthin haben sich die Überlebenden von Lemuria und dem Kontinent des Südpols nach der Katastrophe geflüchtet, die es überflutete und die Antarktis mit Eis bedeckte. Atlantis war eine wahre Arche Noah. Lemuria entspricht allen Ländern, die im Pazifik untergegangen sind.